Facebook weist die Vorwürfe von sich. Nicht nur in Zusammenhang mit den schrecklichen Angriffen in Würzburg, München und Ansbach habe man die Ermittlungsbehörden voll unterstützt. Tatsächlich bestätigen auch Praktiker, dass der Kontakt gerade bei besonderen Gefahren gut funktioniere. Jörg Radek etwa, der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, betont gerade mit Blick auf schwere Taten wie jüngst in Bayern. Wir können feststellen als Polizei, dass es bei den konkreten Fällen gut läuft. Den Sachverhalt Ansbach jetzt, dass es Ermittlungserkenntnisse gibt, dass man dann also auch beispielsweise mit den Behörden aus Saudi-Arabien kooperieren kann. Hans-Georg Maaßen, der Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, fordert eine intensivere Zusammenarbeit sozialer Netzwerke mit den Behörden. Gleichzeitig sagt der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Tobias Plate, über die Zusammenarbeit von Facebook mit Bundeskriminalamt und Bundesverfassungsschutz: Es passiert vor allem in den Phänomenbereichen Islamismus, Rechts- und Linksextremismus. Und in diesen Bereichen ist es so, dass die Zusammenarbeit grundsätzlich positiv bewertet wird bei uns im Haus. Also die Gespräche sind sehr konstruktiv und die Zusammenarbeit auch fruchtbar, soweit wir das sehen können. Tatsächlich gibt Facebook in Gefahrenlagen Daten weiter, ohne dass die Behörden die Formalitäten und Wege der internationalen Rechtshilfe einhalten müssen. Und zwar zum Teil binnen Minuten, wie ein Sprecher des bayerischen Innenministeriums zugesteht. Trotzdem ist es gerade der Münchner Innenminister Joachim Herrmann, der die sozialen Netzwerke kritisiert. Der CSU-Politiker verlangt bindende Regeln und einen festen Ansprechpartner in Deutschland. In mehr als der Hälfte der Fälle bleiben Anfragen von Polizei und Staatsanwaltschaften ohne Antwort. Scharf kritisiert Nordrhein-Westfalens Justizminister Thomas Kutschaty: Wir erleben es immer wieder und meine Staatsanwaltschaften in unserem Lande sagen es mir, die Kooperation der Anbieter dieser sozialen Netzwerke lässt an vielen Stellen zu wünschen übrig. Vielfach werden Anfragen gar nicht oder deutlich zu spät beantwortet. Der SPD-Politiker fordert die Unternehmen im Bayerischen Rundfunk zu besserer Zusammenarbeit auf. Andernfalls drohe ich auch jetzt schon an, müssten wir eine gesetzliche Grundlage schaffen, wonach diese sozialen Netzeanbieter dann auch entsprechend gerichtlich und rechtlich verpflichtet werden können, mit den Strafverfolgungsbehörden zu kooperieren. Was stimmt? Gibt es ein Problem oder nicht? Facebook selbst begründet die hohe Quote nicht weitergegebener Informationen mit rechtlich falsch gestellten Anträgen und bietet Schulungen an. Gegenüber unserem Hauptstadtstudio gestehen hier sowohl das bayerische Innen- als auch das nordrhein-westfälische Justizministerium Probleme zu. Gleichzeitig klagt man in München und Düsseldorf über allzu komplizierte Regeln. Der Polizeigewerkschafter Radek sieht noch ein anderes Problem. Ich würde mir wünschen, dass die Provider erkennen, dass diejenigen, die sowas machen, das Internet dazu nutzen, über die Selbstdarstellung von Tätern auch wiederum Nachahmungstäter mobilisieren, um dann eben diese Gewaltfantasien ausleben zu können. So verfolgt Facebook mit dem Hauptunternehmenssitz in den USA etwa in der Abgrenzung von strafbarem Hass und zu schützender Meinungsfreiheit eine andere Linie, als es dem deutschen Recht entspricht. Schon im Juni beauftragten die Landesjustizminister, Bundesminister Heiko Maas zu prüfen, ob hier nicht mit nationalen Regelungen Druck ausgeübt werden kann.